Drittes Kapitel. Als mein Onkel nämlich einen Plan von Namur erlangt hatte, begann er flugs darüber zu studieren und nach einer ununterbrochenen Anstrengung von 14 Tagen, welche nebenbei bemerkt meines Onkels Wunde am Latzbeine keinen Vorteil tat, sah er sich durch Hilfe einiger Fußnoten nebst Gobesius Kriegsbau und Feuerwerkerkunst, übersetzt aus dem Flämischen, imstande, seinen Diskurs mit ziemlicher Klarheit zu führen. Und ehe er es noch 2 volle Monate so getrieben hatte, war er darüber ordentlich beredsam und konnte nicht nur die Attacke auf die äußeren Grabenböschung mit großer Ordnung schildern, sondern über Maas und Sambre hinaus bis an die Abtei Salsin Ablenkungsangriffe machen und von jedem dieser Angriffe seinen Besucher eine genaue Beschreibung geben, als von der auf St. Nikolas Tor, in welcher er die Ehre hatte, seine Wunde zu bekommen. Allein die Wissbegierde ist wie der Durst nach Reichtümern. Je mehr man hat, je mehr will man haben. Je emsiger mein Onkel Tobi seinen Plan beguckte, je mehr fand er an der Sache sein Behagen. Nach eben dem Prozess und eben der elektrischen Assimilation, wie ich Ihnen gesagt habe, durch welche, wie ich wähne, die Seelen der Natur- und Kunstkenner selbst durch langes Reiben und Betasten endlich das Glück haben, über und über bewahrheitet, bebildert, beschmetterlingt und begeigt zu werden. Je mehr mein Onkel Tobi aus diesem süßen Quell der Wissenschaft trank, je größer ward die Heftigkeit und Hitze seines Durstes dergestalt, dass das erste Jahr seines Krankenlagers noch nicht völlig zu Ende war, als kaum eine befestigte Stadt in Italien oder Flandern übrig blieb, davon er sich nicht auf die eine oder die andere Art einen Plan zu verschaffen gewusst. Im zweiten Jahr kaufte er den Ramelli und Cattaneo, aus dem Italienischen übersetzt. Gegen den Anfang des dritten Jahres fand er es nötig, ein wenig von den Gesetzen der Ballistik zu verstehen. Und da er es fürs Beste hielt, seine Kenntnis aus der ersten Quelle zu schöpfen, so begann er mit dem Tartaglia, der den Irrtum aufdeckte, dass eine Kanonenkugel alles Unheil in der Richtung einer geraden Linie anrichtete. Tartaglia bewies meinem Onkel, dass das eine Unmöglichkeit sei. Endlos ist das Suchen nach Wahrheit. Kaum war mein Onkel Tobi überzeugt, welchen Weg die Kanonenkugel nicht nähme, so ward er unvermerkt weitergeführt und nahm sich in seinem Sinne vor, zu forschen, welchen Weg die Kugel denn nun nähme. Er war genötigt, mit dem alten Milatus zu beginnen, und er studierte ihn andächtiglich. Darauf schritt er zum Galileo und fand ihre genaue Bahn, sei eine Parabola oder vielmehr eine Hyperbola, und der Parameter oder Latus Rectum des Kegelschnitts besagter Bahn verhalte sich gegen die Quantität und ganze Summe der geraden Linie wie die ganze Linie gegen den Sinus des Inzidentwinkels, den die Kanone mit der Horizontalfläche macht, 2-mal in sich addiert, und der Semiparameter... Halt, halt, liebster Onkel Tobi, halt, setze keinen Fuß weiter auf diesem dornigen und verwachsenen Steige. Kannst du es verantworten, guter, ehrlicher Mann, dass du mit deiner Wunde am Latzbeine ganze Nächte aufsitztest und dein Blut durch Nachtwachen in hektische Gärung setztest? Ach, es wird deine Zufälle verschlimmern, deine Ausdünstungen hemmen, deine Lebensgeister verdampfen und alle Gebrechen des Alters schnell über dich herführen. Oh, mein Onkel, Tobi!